Hübschen Mädels nicht vorübergehen, ohne mich umzusehen, ohne mich umzudrehen. Ich schau mir halt so gern die hübschen Mädels an. Es tut mir leid, dass ich nicht alle küssen kann. Denn wo ein Brünnlein fließt, da muss man trinken. Und wo ein Mädel grüßt, da muss man winken. Ich kann an hübschen Mädels nicht vorübergehen, ohne mich umzusehen. Das ist zu schön.